Luther. Wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. Im vorigen Büchlein durfte ich die Bauern nicht verurteilen, weil sie sich zu Recht und besserem Unterricht erboten. Aber eher denn ich mich umsehe, fahren sie fort und greifen mit der Faust rein und vergessen ihr Erbieten, rauben und toben und tun wie die rasenden Hunde. Dabei sieht man nun wohl, was sie in ihrem falschen Sinn gehabt haben und dass es eitel erlogen Ding ist gewesen, was sie unter dem Namen des Evangeliums in den 12 Artikeln vorgewandt haben. Kurzum, eitel Teufelswerk treiben sie. Und in Sonderheit ist's der Erzteufel, der zu Mühlhausen regiert, Münzer, und nichts denn Raub, Mord, Blutvergießen anrichtet. Auch ist ein aufrührischer Mensch, den man dessen überführen kann, schon in Gottes und Kaisers Acht, so dass wer am ersten kann und mag denselben erwürgen, recht und wohl tut. Denn über einen offenbaren Aufrührer ist ein jeglicher Mensch beides, Oberrichter und Scharfrichter. Es hilft auch den Bauern nicht, dass sie vorgeben, laut 1. Mose Kapitel 1, 23 und 2, Vers 5, seien alle Dinge frei und gemeinsam geschaffen und dass wir alle gleich getauft seien. Denn die Taufe macht nicht Leib und Gut frei, sondern die Seelen. Auch macht das Evangelium nicht die Güter gemein, sondern allein die, welche solches freiwillig von selbst tun wollen, wie die Apostel und Jünger taten, welche nicht die fremden Güter des Pilatus und Herodes gemein zu sein forderten, wie unsere unsinnigen Bauern toben, sondern ihre eigenen Güter gemein haben. Aber unsere Bauern wollen der anderen fremde Güter gemein haben und ihre eigenen für sich behalten. Das sind mir feine Christen. Sintemalen die Bauern nun nicht mehr um das Evangelium fechten, sondern sind offenbar geworden treulose, meineidige, ungehorsame, aufrührische Mörder, Räuber, Gotteslästerer. So soll nun die Obrigkeit hier getrost vordringen und mit gutem Gewissen dreinschlagen, solange sie eine Ader regen kann. Hochverursachte Schutzrede und Antwort wieder das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit verklärter Weiß durch den Diebstahl der Heiligen Schrift die erbärmliche Christenheit also ganz jämmerlichen besudelt hat. Anno 1524. Luther schilt mich gar heftig und hält mir vor die Gütigkeit des Sohn Gottes und seiner lieben Freund, nachdem ich den Ernst des Gesetzes gepredigt habe, wie es von der Straf wegen der geistlosen Übertreter, wie wohl sie Regenten seien, nicht aufgehoben, sondern mit dem allerhöchsten Ernst vollzogen werden soll. Wiewohl ich das hab lassen in Druck gehen, wiewohl ich's vorm Fürsten zu Sachsen hab gepredigt, ohn alle Hinterlist, ihnen das Schwert aus der Schrift gezeigt, dass sie es sollten brauchen, auf das nit Empörung erwüchse. Gleichwohl kommet Vater Leisentritt, ach der kirre Geselle, und saget, ich wölle Aufruhr machen, wie er dann aus meinem Sendbrief an die Berggesellen erlesen. Eines sagt er, und das Allerbescheidenste verschweigt er, wie ich klärlich vor den Fürsten ausbreitete, dass ein ganze Gemein Gewalt des Schwerts hab, wie auch den Schlüssel der Auflösung, und sagte vom Text Daniel 7 etc., dass die Fürsten keine Herren, sondern Diener des Schwerts seien. Sie sollen's nit machen, wie es ihnen wohl gefällt. Sie sollen Recht tun. Darum muss auch aus alten, gutem Brauch das Volk daneben sein, wenn einer rechtgericht wird nach dem Gesetz. Wenn die Oberkeit das Urteil sollte verkehren, so sollen die umstehenden Christen das verneinen und nit leiden. Denn Gott will Rechenschaft haben vom unschuldigen Blut. Es ist der allergrößte Greuel auf Erden, dass niemand der Bedürftigen Not sich will annehmen. Die Großen machen's, wie sie wollen. Er, Luther, saget aber im Buch von Kaufshandlung? Dass die Fürsten sollen getrost unter die Diebe und Räuber dreinschlagen. Im selbigen verschweigt er aber den Ursprung aller Dieberei. Er ist ein Herold. Er will Dank verdienen, mit der Leute Blut vergießen, um zeitlichs Guts willen, welches doch Gott nicht auf seine Meinung befohlen. Sieh zu, die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Rauberei, seien unsere Herren und Fürsten, nehmen alle Kreaturen zum Eigentum. Die Fisch im Wasser, die Vögel im Luft, das Gewächs auf Erden, muss alles ihr sein. Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter die Armen und sprechen, Gott hat geboten, du sollst nicht stehlen. Es dienet aber ihnen nicht, so sie nun alle Menschen verursachen, den armen Ackermann, Handwerkmann und alles, das da lebet, schinden und schaben. So wie er sich dann vergreift am allergeringsten, so muss er hängen. Da sagt dann der Dr. Lügner, Amen. Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun. Wie kann es auf die Länge gut werden? So ich das sage, muss ich aufrührisch sein, wohlhin. Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz in Ketten gelegt. Karl Marx. Der Apfel von Ebeleben, der beste Tyrann, zum Fürsten tät er hinnen. Er wollt viel Guter gewinnen. Es saß bei ihm kein Barmherzigkeit. Gott gebe den Böswichten alle Leid. Der Teufel wird sie Hände an ihrem letzten Ende. Artikelbrief der Schwarzwälder Bauern. 8. Mai 25. Fried und Gnad von Gott dem Allmächtigen fügen wir euch, Bürgermeister und Rat und ganze Gemeinde der Stadt Willingen, und wir ermahnen euch, ob ihr auch wollen helfen zu dem göttlichen Rechten und zu dem heiligen Evangelii unseres Herrn Jesu Christi und zu verbrüdern in die christentliche Bruderschaft nach laut des Artikelbrief, so wir euch hiermit schicken. Darauf begehren wir einer schriftlichen Antwort bei diesen Boten, unverzogenlich. Datum zu Fernbach auf Montag nach des heiligen Kreuztag, Anno 25. Hauptlüt und Rät des Haufen auf dem Schwarzwald. Artikelbrief. Ehrsamen, weisen, günstigen Herren, Fründ und lieben Nachbarn. Dieweil bisher große Beschwerden, so wider Gott und alle Gerechtigkeit, dem armen, gemeinen Mann in Städten und auf dem Land von geistlichen und weltlichen Herren und Oberkeiten aufgelegt worden, welche sie doch selbst mit dem wenigsten Finger nicht angerührt haben, erfolgt, dass man solch Bürden und Beschwerden länger nicht tragen noch gedulden mag, es wolle dann der gemein arme Mann sich und seine Kindskind ganz und gar an Bettelstab schicken und richten. Demnach ist der Anschlag und Fürnehmen dieser christlichen Vereinigung, mit der Hilfe Gottes sich ledig zu machen. Und das als viel es möglich, ohne alle Schwertschlag und Blutvergießung. Welches dann nicht wohl sein mag, ohn brüderliche Ermahnung und Vereinigung in allen gebührlichen Sachen den gemeinen christlichen Nutz betreffend, in diesen beiliegenden Artikeln begriffen. Ist hierauf unser freundlich Bitt, Ansinnen und brüderliche Ersuchung. Ihr wollen euch mit uns in diese christliche Vereinigung und Bruderschaft gutwillig einlassen und freundlichs Willens begeben, damit gemeiner christlicher Nutz und brüderliche Lieb wiederum aufgericht, erbaut und gemehrt werde. Wo ihr das tut, beschicht daran der Will Gottes in Erfüllung seines Gebots von brüderlicher Liebhabung. Wo aber ihr solligs Wort abschlagen, dass wir uns doch keineswegs versehen, tun wir euch in den weltlichen Bann und erkennen euch hierbei darin in Kraft dieses Briefs so fern und lang, bis ihr euers Vornehmens abstandet und euch in die christliche Vereinigung günstigs Willens ergebend. Das haben wir euch als unseren lieben Herren, Freunden und Nachbarn ganz guter Meinung nit wollen vorenthalten. Begehren hierauf von Rat und Gemein schriftlich Antwort bei diesem Boten. Hiermit sind Gott befohlen. Der weltliche Bann halt in diese Meinung. Dass alle so in dieser christlichen Vereinigung sind, bei ihren Ehren und höchsten Pflichten, so sie getan, mit denen so sich sperren und widern, brüderliche Vereinigung ihn zu gorn und gemeinen christlichen Nutz zu fördern, ganz und gar kein Gemeinschaft halten, noch bruchen sollen. Und dass weder essen, trinken, baden, mahlen, bachen, ackern, mähen, auch ihnen weder Speis, Korn, Trank, Holz, Fleisch, Salz oder anders zuführen, noch jemand zuführen gestatten oder lassen, von ihnen nichts kaufen, noch zu kaufen geben, sondern man lass sie blieben als abgeschnittene, gestorbene Glieder in den Sachen, so den gemeinen christlichen Nutz und Landfrieden nicht fördern, sondern mehr verhindern wollen. Ihnen sollen auch alle Märkt, Holz, Wiesen, Weid und Wasser, so in ihren Zwingen und Bähnen nicht liegend, abgeschlagen sein. Und welcher Usteen so in die Vereinigung ingangen, soll ich's übersehe, der soll fürhin auch ausgeschlossen sein, mit gleichem Bann gestraft und mit Weib und Kindern widerwärtigen oder sperrigen zugeschickt werden. Von Schlössern, Klöstern und Pfaffenstiftung. Nachdem uns aber aller Verrat, Zwang und Verderbnis aus Schlössern, Klöstern und Pfaffenstiften erfolgt und erwachsen, sollen die von Stund an in den Bann verkündet sein. Wo aber der Adel, Mönch oder Pfaffen solcher Schlösser, Klöster und Stiftungen williglich abstohen wollten und sich in gemeine Häuser wie ander Fremdlüt begeben und in diese christliche Vereinigung ingorn wollten, so sollen sie mit ihrer Hab und Gut freundlich und tugendlich angenommen werden. Und danach alles das, so ihnen von göttlichen Rechten gebührt und zugehört, getreulich und ehrbarlich folgen lassen, ohn all Intrag. Item alle die, so die Feind dieser christlichen Vereinigung behusen, fördern und unterhalten, sollen gleicher Gestalt absistorn freundlich ersucht werden. Wo sie aber das nicht täten, sollen sie auch ohne alle Mittel in den weltlichen Bann erkannt sein. Aus einer Kriegsordnung der Bauern am Rhein, gefunden im Kriegstagebuch des Pfalzgrafen Ott Heinrich. Item, in Schlossen, Städten, Häusern, Kirchen, Klostern noch Hofen soll niemand nicht brechen, verwusten oder verderben ohne Befehle der Obern, bei Straf Leibs und Lebens. Auch soll niemand kein Mühlen angreifen, noch keinen Pflug im Felde, noch anderswo berauben, desgleichen Kindbetterin, auch keinen Bronnen verderben. Wer daran begriffen und zu Tod geschlagen, wirdet niemand freveln. Enthalten in einer Feldordnung, Lorenz Fries über Bauern in Franken. Der Obrist Feldhauptmann solle von gemeinem hellen Haufen erwählt werden, über alles Volk Gewalt zu haben, dem auch ein jeder untertänig und gefolglich sein solle. Doch mit dem Bescheid, dass derselb Obrist Feldhauptmann für sein Person nichts vornehmen noch handeln solle, ohne Wissen und Willen der geordneten Hauptleut und Räte, die von dem ganzen Haufen geordnet sein oder werden. Und derselb Oberst Feldhauptmann solle auch keinen Brief, er komme von Fürsten, Herrn oder anderen, annehmen oder aufbrechen, auch keinen Brief durch sich oder sein Geschäft von sich schicken, denn mit Wissen der verordneten Hauptleute und Räte, so die vorhanden wären. Wo aber die nicht alle vorhanden wären, solle er doch die zukommenden Brief nicht eröffnen, auch keinen Brief hinschicken, es seien denn 3 oder 4 aus den Räten und Hauptleuten zugegen. Es sollen auch Obrister Feldhauptmann und Leutinger ihr Losiment oder Gezelt allenächst bei dem Geschutz haben, damit sie bei Tag und Nacht zur Not zu finden seien. Gemeiner Hauf behält sich vor, solche Ämter zu besetzen und zu entsetzen. Von gemeinem Hauf solle einer zu Profoss geordnet werden. Der solle sein Amt nachfolgendermaßen handeln. Erstlich, wo man ein Lager schlägt, da selbst solle durch ihn von Stund an ein Galgen aufgerichtet werden zu Straf des Übels. Durch denselben sollen alle Übeltäter und Überfahrer... Wendelin Hippler, Beratungsplan für den Bauerntag zu Heilbronn. Nachfolgend Sachen sind zu Heilbronn zu bedenken und zu betrachten. Der Anfang dieses Fürnehmens, wie das ergangen ist bis auf diesen Tag, hat sein Gestalt. In dem Mittel ist man itzund begriffen. Und sollen die Geschickten aller Haufen einander erzählen, welcher Gestalt ein jeder die eroberten Flecken, Städt, Schloss und Dorfere gehalten und aufgenommen hab, mit was Geding. Darauf zu ratschlagen, was hinfort darin zu verbessern sei, ob von einigen Haufen nichts ferner erobert wurde. Item ein jeder Hauf solle dem anderen seine Ordnung im Felde und die dazu verfasst Artikel auch andere Ordnung eröffnen und fürlegen, sich derselben auch zu vergleichen und zu bessern. Item davon zu reden, was jedem Haufen Widerstands geschehe oder ob Hilfe vonnöten sei. Dergleichen sollen die anderen Haufen auch erzählen, ob sie ferner zu ziehen willens sind oder still zu sitzen. Item ob Nottun des Beistands wieder den Bund zu Schwaben, welcher Hauf und mit was Maßen er da wieder helfen solle. Item, was gegen Pfalz, Brandenburg und Baden vorgenommen werden solle, mit gutlicher Erforderung oder zum Ernst. Dergleichen mit dem bayerischen Fürsten und Hessen. Ob man etwas Trostes suchen wolle bei ausländigen Fürsten als Sachsen etc., die mehr Milderung haben gen dem armen Mann denn andere Fürsten. Item, ob man gegen den Stiften Trier und Köln mit der Strengheit handeln wolle wie gegen Mainz und Würzburg und zu denen mit gemeinen Haufen ziehen. Item, ob Gott so viel Glücks gebe, dass die Haufen zum Teil geringert und der Gemeinmann an sein Arbeit gewiesen werden sollte, dass man dennoch ein versammelt Volk in dieser Landsart behalten und verordnen sollte. Und wer denn Hauptmann und Rate bleiben sollen, die auf alle Anfälle und Gebrechen ein Aufsehen tragen, auch mittler Zeit Ordnung, Fried und Recht unter uns selbst handhaben, dazu, so Hilf Not tät, dasselb zu verwalten. Item, ob der Kaiser eine Fremdnation bringen oder sonst sich Fürsten bewerben würden, was dagegen zu tun wäre. Item, wie und welchermaßen man sich gegen den Kaiser verantworten oder ob man ihm zuvor schreiben wolle. Item, wie und welchermaßen oder gestalt man den fremden Adel in anderen Landen herzu in diese Vereinigung bringen wolle. Item, ob es eine Meinung wäre, was weltlich Fürsten, Herren vom Adel, an Zehnten, an Ungeld, Handlohnen nachlassen, dass ihnen solches von den geistlichen Gütern erstattet werden sollte. Doch nicht überflüssig, sondern nach Erkenntnis derer, die dazu verordnet werden, auf genugsam Erkundigung. Dabei, dass Fürsten, Herren, die vom Adel samt den Untertanen einen gleichen redlichen Austrag rechtens hätten, sich niemand deiner Freiheit gebrauche, sondern dem Armen als dem Reichen. Zum Ende, dass man einig werde, Zeit und Stadt zur Reformation. Item, wer zur Reformation erfordert und verordnet werden. Gelehrt, Bürger oder Bauern und wie viel. Item, dass den Fürsten, Herren und Edlen zugelassen werde, eine Anzahl Räte zu verordnen, die wieder Partei halten. Item, wer die sind, die von Gemeinsmanns wegen alle notdürftige Gebrechen vortragen sollen, damit aus beider Teil Vortrag die verordneten Männer die Reformation nach billigen Dingen verfassen mögen zu guter Ordnung. Rachezug des Markgrafen Kasimir von Brandenburg gegen die Bauern. Michel Gross von Trotzkau, oberster Hauptmann des Fußvolks, berichtet 1525. Am andern Pfingsttag kam dem Markgrafen ein reitende Post, so Tag und Nacht geritten, wie der Bund die Bauern zu Königshofen am Grabfeld und unsere Bauern, so bei Windsheim aus ihrem Lager aufgebrochen waren, bei Ingolstadt und Giebelstadt wären geschlagen worden. Da nahm er diejenigen Bauern so anheims zu Leutershausen auf Gnad und Ungnad an, ließ die Stadttor abhauen und gebieten, den Turm abzuheben, auch 6 Bauern samt einem Pfaffen und Landsknecht, die gern Meuterei unter den markgräflichen Knechten angericht, enthaupten, etlichen die Finger abhauen und gab alles in der Stadt seinem Volke preis. Dieses Tags zog der Markgraf mit seinem Heer nach Uffenheim. Montags nach Trinitatis zog er nach Volkach, 3 Meilen von Kitzingen, und lägert sich in der Stadt und in der Karthausen Ostheim über dem Main. Dienstag zog er auf Schweinfurt zu den Bundischen, die da selbst ihr Lager hatten. Damals hatte der Markgraf bei 1100 Pferd beieinander und zog in guter Ordnung mit Heerpauken und Drometen auf den Anger neben den Bundischen mit 3 reisigen Haufen samt dem Nachzug des Fußvolks, dass sich auch die Schwaben über solchen wohlangestellten Kriegspracht verwunderten. Da hielt man 3 Tage mit den Schweinfurtern Tagleistung, der Huldigung und Brandschatzung halben. Donnerstags Corporis Christi zog der Markgraf mit dem Bund ins Stift Bamberg, denen der Bischof mit weinenden Augen entgegengezogen und vermeint, den Bund wieder wendig zu machen, weil er seine Untertanen selbst gern geschützt hätte. Aber das Lager ward vor Haßfurt aufgeschlagen, die Huldigung und Brandschatzung gefordert. Kam also aus Burg Bernheim gen Rothenburg der Markgraf den Donnerstag Petri und Pauli. Da hat man die Aufrührer verlesen, an einen sondern Ort gestellt und deren in 2 Tagen 25 enthauptet und hin und wieder auf dem Markt liegen lassen, andern zur Straf und Abscheu. Diese sind ganz willig zum Tod gewesen. Allein der Metzinger, blinder barfußer Mönch, war etwas verzagt. Den musst Dr. Teuschel, Prediger, stets trösten. Und wollte Meister Augustin am blinden Mönchen eine Kühnheit begehen und ihn stehend richten, aber es missriet ihm der Streich, so daß der Mönch darnieder sunk und sich wieder aufbäumete und erst im andern Streich gerichtet wurd. Item, der Priester Kumpf hatte das Zipperlein an Händen und Füßen. Den brachten die Stadtknecht an und meineten, er würde sich nun vor dem Markgrafen verantworten. Und als er im Ring niederkniet und über 3 Wort zum Fürsten nicht ausgesagt, hieb ihm der Henker den Kopf ab, ehe er sich dessen versehen. Auch ward auf jedes Haus 7 Gulden Brandschatzung gelegt. Und das musste man von Stund an nach Petri Pauli erlegen. Dann zog er nach Feuchtwang, daselbst ward enthaupt 4. Juli ein Mönchlein, so im Frauenkloster Sulz, ein Messpriester gewesen und den aufrührerischen Bauern etliche Brief geschrieben etc. Dieser war sonst ein wohlgelehrt Männlein in heiliger Schrift, der sich ganz christlich auf der Wahlstatt mit Ermahnung und Beten erzeigt. Und da man ihn enthaupt, fiel der Kopf ins Gras auf den Stumpf und tät den Mund dreimal auf, als schrie er Jesus. Von Feuchtwang zog endlich der Markgraf wieder gen Ansbach. Da gewann der Krieg ein Loch und wurde das Volk geurlaubt. Kurz hernach zog er aufs Gebirg Frankenwald, die Aufruhr da selbst auch zu stillen. Meister Augustin, den die Kitzinger den Meister Auer geheißen, beweiset, dass er in diesem Zug allenthalben 80 enthauptet hab, 7 zu Leutershausen die Finger abgeschlagen, 62 zu Kitzingen die Augen ausgestochen, etc. Ist ihm, vermög seiner Supplikation, versprochen worden, für jeden, den er mit dem Schwert gerichtet, 1 florentinischen Goldgulden, für jeden, dem er die Finger abgeschlagen und die Augen ausgestochen, 1,5, in einer Summe 114 Gulden, 2 Ortel. Unruhen zu Mühlhausen, Stadtchronik. Im Jahr nach Christi Geburt 1523 ist einer, Heinrich Pfeiffer, ein ausgelaufener Mönch, sonst Schwertfeger genannt, aus dem Kloster Reifenstein auf dem Eichsfeld gen Mühlhausen kommen, da selbst ihm einen Anhang allerlei Volks gemacht und hin und wieder von Mönchen und Pfaffen in der Stadt geredet und gepredigt, sonderlich zu St. Nikolaus die Kirche inne gehabt. Sonntages post Septuagesima desselben Jahres, als man das Kreuz um die Kirche getragen, wie damals der Brauch gewesen, der Bierrufer auf einem hohen Steine gegen der Pfarrtür zu unserer lieben Frauen auf dem Kirchhofe Wein und Bier ausgerufen hatte, ist dieser Mönch in weltlichen Kleidern auf demselben Stein getreten und gesagt: Höret zu, ich will euch ein ander Bier verkündigen. Hat angefangen von dem Evangelio desselbigen Sonntags zu reden und Pfaffen, Nonnen und Mönche zu schelten. Da hat jedermann zugehört und ist ein großer Zulauf worden. Mühlhausen war's ein fester Staat, noch kamen Fürsten und Herren rein, der Doktor hat sie verraten mit seinem roten Barten. Zitiert aus dem Brief an die Altstädter, April 1525. Fanget an und streitet den Streit des Herrn. Das ganze deutsche, französische und Weltschland ist wach. Die Bauern in Klettgau und Hegau, Schwarzwald, seien auf, 3x1000 stark, und wird der Hauf je länger, je großer. Allein ist das mein Sorg, dass die närrischen Menschen sich verwilligen in einen falschen Vertrag, darum, dass sie den Schaden noch nicht erkennen. Lasst euch nicht erbarmen, ob euch der Esau gute Wort vorschlägt. Seht nicht an den Jammer der Gottlosen. Sie werden euch also freundlich bitten, greinen, flehen wie die Kinder. Lasset euch nicht erbarmen. Reget an, in Dörfern und Städten, und sonderlich die Berggesellen mit ander guter Burse, welche gut dazu wird sein. Wir müssen nicht länger schlafen. Dran, dran, dieweil das Feuer heiß ist. Lasset euer Schwert nicht kalt werden. Schmiedet Pinke Panke auf den Ambossen Nimrods. Werfet ihnen den Turm zu Boden. Es ist nicht möglich, dieweil sie leben, dass ihr der menschlichen Furcht solltet leer werden. Man kann euch von Gott nicht sagen, dieweil sie über euch regieren. Dran, dran, weil ihr Tag habt. Gott geht euch vor. Folget, folget. Stellet euch vorn männlich, ohne Furcht der Menschen, im rechten Glauben. Amen. Datum zu Mühlhausen im Jahre 1525. Thomas Münzer, ein Knecht Gottes, wider die Gottlosen. An die Erfurter, 13. Mai 1525. Helfet uns mit allem, das ihr vermöget, mit Volk, Geschutz, auf das wir erfüllen, was Gott selber befohlen hat. Ich will euch erlösen von denen, die euch mit Tyrannei gebieten. Ezechiel 34 und 39. Ihr Vögel des Himmels, kommt und fresset das Fleisch der Fürsten. Und ihr wilden Tiere, saufet das Blut der großen Hänse. Es bezeugen fast alle Urteile in der Schrift, dass die Kreaturen müssen frei werden, soll sonst das reine Wort Gottes aufgehen. Habt ihr nur Lust zur Wahrheit, machet euch mit uns an den Reigen. Den wollen wir gar eben treten, dass wir dem Gotteslästerer treulich bezahlen, dass sie der armen Christenheit mitgespielt haben. Schreibet uns wieder eure Meinung, denn wir haben guten Sinn zu euch, allerliebsten Brüder. Thomas Münzer, von wegen der gemeinen Christenheit. Die Bauern zu Frankenhausen an die Fürsten. 15. Mai, anno 1525. Wir bekennen Jesum Christum. Wir sind nicht hier, jemand was zu tun, Johannes am 2., sondern von wegen göttlicher Gerechtigkeit zu erhalten. Wir sind auch nicht hier, von wegen Blutvergießung. Wollt ihr das auch tun, so wollen wir euch nichts tun. Darnach hab sich ein jeder zu halten. Die Fürsten den Brudern von Frankenhausen zu handen. 15. Mai, anno 25. Dieweil ihr euch aus angenommener Untugend und verführerischen Lehre eures Fälschers des Evangelions vielfältig wider unseren Erlöser Jesum Christum mit Mord, Brand und mancherlei Missbietung Gottes und sonderlich dem heiligen, hochwürdigen Sakrament und ander Lästerung erzeiget, darum sind wir, als diejenigen, denen von Gott das Schwert befohlen, hier versammelt, euch darum als die Lästerer Gottes zu strafen. Aber nichtsdestoweniger aus christlicher Lieb und sonderlich, dass wir dafür halten, dass manch arm Mann böslich dazu verführt, so haben wir bei uns beschlossen, wo ihr uns den falschen Propheten Thomas Münzer samt seinem Anhange lebendig herausantwortet und ihr euch in unser Gnad und Ungnad ergebet, so wollen wir euch dermaßen annehmen und uns dermaßen gegen euch erzeigen, dass ihr dennoch nach Gelegenheit der Sachen unser Gnad befinden sollet. Begehrens des, euer eilend Antwort. Aussage des Wiedertäufers Hans Huth. Actum auf 26. Tag Novembris anno 1527. Hans Huth sagt an gütlicher Frag: Der Münzer hätte am Sonntag, als am Montag die Bauern geschlagen worden wären, zu Frankenhausen gepredigt. Gott, der allmächtig, wolle jetzo die Welt reinigen und hätte der Oberkeit den Gewalt genommen und den Untertanen geben. Da würden die Obern schwach werden, wie sie denn schwach wären, und sie würden bitten. Aber sie sollten ihnen keinen Glauben geben, denn sie würden ihnen keinen Glauben halten. Und Gott wäre mit ihnen, denn die Bauern hätten an einem jeden Fähnlein ein Regenbogen gemalt geführt. Hätte der Münzer gesagt, das wäre der Bund Gottes. Und als der Münzer den Bauern obgemeldten Maßen 3 Tage nacheinander gepredigt, wäre allwegen ein Regenbogen am Himmel um die Sonnen gesehen worden. Denselbigen Regenbogen der Münzer den Bauern gezeigt und sie getrostet und gesagt, sie sehen jetzo den Regenbogen, den Bund und das Zeichen, dass es Gott mit ihnen haben wollt. Sie sollten nur herzlich streiten und keck sein. Und er, Huth, hab den Regenbogen auch gesehen. Über seine früheren Beziehungen zu Münzer sagt Huth an, ernstlicher Frag und nach 5-maligem Aufziehen mit leeren Scheiben, geringen und schweren Gewichts, der Münzer sei, als er verjagt, 1 Nacht und 1 Tag bei ihm in seinem Haus zu Bibrau gewesen, hat aber nicht mit ihm zu handeln gehabt, denn dass er ihm ein Büchlein, das Erstkapitel über Lukam, zu drucken geben hab, dieweil er mit Büchern umgezogen. Das Ende. Es ließen auch die Fürsten Münzer und Pfeifer mit dem Schwert richten und danach spießen. Münzer setzten sie an den reißenden Berg, Pfeifer aber an die Wegscheide bei der Schadeberger Warte, als man nach Bollstedt geht. Auch wurden in dem Lager bei Görmar 26 mit dem Schwerte gerichtet von den Gefangenen. Mühlhausener Stadtchronik. Herzog Georg von Sachsen an den Nürnberger Stadtrat. Und ist dem Pfeifer und ihm auf Sonnabend nach Ascensionis Domini, 27. Mai, die Haupt abgehauen und seind danach auf Pfähle samt den Häuptern gestoßen, vom Mollhausen ins Feld gesteckt. Was Lute hat vorgenommen mit seinem Schreiben und Niklas Pfeife gehandelt mit seinem Predigen und Thomas Münzer mit den Bauern angefangen, das hat Hans Herrgott durch sein Traumwellen vollbringen. Solche Frücht kommen aus der lutherischen Schrift, noch will man nicht erkennen. Seine schädliche Gift. Johann Herrgott, Buchführer zu Nürnberg, enthauptet am 20. Mai 1527 in Leipzig. Aus dem frühesten christlich-kommunistischen Manifest in Deutsch gedruckt. Von der neuen Wandlung eines christlichen Lebens. Zu einer Forderung der Ehre Gottes und des gemeinen Nutzes tue ich arm Mann wissen dasjenige, das da künftig ist. Also, dass Gott will gleich machen alle Ständen, die Dörfer, Schlösser, Stift und Klöster, und will einsetzen eine Neuwandlung, in welcher wird niemand sprechen, das ist mein. Und es werden die Leute alle arbeiten in Gemein, ein Itzlicher, wozu er geschickt ist und was er kann. Und alle Dinge werden in gemeinen Brauch kommen, so dass es keiner besser haben wird, denn der ander. Und die Flur wird ganz frei sein, denn man wird weder Zins noch Schatzung geben und werden doch erhalten von der Oberkeit. Die Wandlung derselbigen Menschen wird besser sein denn aller Orden. Sie werden gläuben in Gott und das mit Werken beweisen. Sie müssen alle her zu dieser Wandlung. Die vier Orden werden herzukommen. Denen wird man das Almosen nicht mehr geben. Auch den anderen Klöstern und Stiften wird man nicht mehr Zins und Rent geben. Der Adel wird denselbigen Weg auch herzukommen müssen. Auch werden die Bettler dazukommen. Denen wird ganz und gar Versorgung geschehen und gemacht werden wie den anderen. Also soll das Geschlecht der Menschen gedemütigt werden. Auch wenn dieselbigen Menschen werden Kinder haben, werden sie die, so sie 3 oder 4 Jahre alt werden, in die Kirche tragen und Gott opfern. So wird kommen der Kirchenernährer und sie aufheben und befehlen einem, der unter denselbigen Menschen der besten Wandlung ist. In einem Haus derselbige wird sie ziehen, als ein getreuer Vater zu der Ehr Gottes und gemeinem Nutz. Den Kindern des fraulichen Geschlechts wird man zugeben, eine ehrbare, fromme Frau oder Jungfrau aus demselbigen Haus, die Kinder unterweiset, so lang, bis sie mannbar werden. Wozu sie denn lieb haben, dazu wird man sie fordern, zu der Ehre Gottes und gemeinem Nutz. Auch werden sie haben ein Haus, darin wird man die alten Menschen vorsehen mit Essen und Trinken und aller Notdurft ihres Leibs, was denn in keinem Spital geschieht. Auch ein Haus für die Siechen des Aussatz des Leibs und noch eins für die, die den Gebrechen der Seelen haben. Sie werden auch ihre Handwerk haben als Schneider, Schuster, Wöllenweber, Leineweber, Schmiede, Müller und Bäcker und was für Handwerk Not werden sein auf einer itzlichen Flur. Es werden auch alle Handwerk wieder in ihren rechten Brauch und werden hinlegen eigene Nutzsuchung und gemeine Nutzsuchung anhängen über die ganze Flur. Dann wird erfüllet werden das Vaterunser und werden zu Sinn nehmen Wort, das der Herr oft im Vaterunser nennet. Uns, uns, uns. sagt uns vom Höchsten an bis auf den Allerniedrigsten, wie sie leben auf Erden. Mein Buchlein macht nicht Aufruhr, zeiget nur an, die in der Bosheit sitzen, auf das, dass sie sich erkennen und bitten Gott um Gnad. Ist große Zeit, denn er will das Unkraut ausrotten. Und der Stimme des Herrn gläuben wir, und es wird geschehen, wie er uns verheißen hat. Diese Sache hat mich, armen Mann, lang gefressen in meinem Gewissen, so sehr, dass ich mich nimmer darin erhalten kann. Es sind gesehen drei Tisch in der Welt. Der erst überflüssig und zu viel darauf, der ander mittelmäßig und ein bequeme Notdurft, der dritt ganz notdurftig. Do seien kommen die von dem überflüssigen Tisch und wollten nehmen von dem wenigern Tische das Brot. Hieraus erhebt sich der Kampf, und das Gott wird umstoßen den überflüssigen Tisch und den geringen Tisch und bestätigen den mitteln Tisch. Michael Geismayers Landesordnung für Tirol, April 1526. Anfänglich, so werdet ihr geloben und schwören, Leib und Gut zusammenzusetzen, voneinander nicht weichen, sondern miteinander heben und legen, doch allzeit nach Rat zu handeln. Fünftens. Sollen alle Ringmauern an den Städten, desgleichen alle Geschlösser und Befestigungen im Land, niederbrochen werden und hinfür nimmer Städt sonder Dörfer sein, damit kein Unterscheid der Menschen, als dass einer höher oder besser weder der ander sein wolle, werde daraus dann im ganzen Land Zerfuglichkeit, auch Hoffart und Aufruhr entstehen mag, sondern eine ganze Gleichheit im Land sei. 14. Der Zinshalben soll eine ganze Landschaft nach Rat miteinander beschließen, ob dieselben von Stund an ab sein sollen oder ob man ein Freijahr nach dem Gesetz Gottes berufen wolle und die Zins mittlerweile zu gemeiner Lebensnotdurft einziehen. Dann es ist zu bedenken, dass gemeine Landschaft einst Kriegskostung ein Zeitlang brauchen wird. 16. Des zehnten Halben, den soll jedermann geben. In jeder Pfarr soll ein Priester sein. Der soll mit ehrbarer Notdurft vom Zehnten unterhalten werden. Und der übrig Zehnt soll armen Leuten geben werden. 17. Die Klöster und teutschen Häuser sollen in Spitäler gemacht werden. Man soll auch Möser und Moore und Auen und ander unfruchtbare Orte im Land fruchtbar machen und den gemeinen Nutz um etlich eigennutzigen Personen willen nit unterwegen lassen. Man möchte die Möser von Meran bis Gentrient alle auftrocknen und merklich Vieh und Kühe und Schaf darauf halten, auch viel mehr Getreide an vielen Orten ziehen, also das Land mit Fleisch versehen war. Daraus folge, dass die bösen Dämpf von den Mösern gingen und das Land frischer wird. Es würden viel Krankheiten aufhören. 18. Item soll man in jedem Gericht alle Jahr zu gelegener Zeit ein ganze Gemein in den Wäldern und Gemeinden robutten, dieselben raumen und gut weit machen und also das Land für und für bessern. Man soll auch gute Verständnis zu anstoßenden Ländern machen. 22. Des Bergwerks. Erstlichen sollen alle Schmelzhütten, Talbergwerk, Erz, Silber, Kupfer und was dazugehört und im Land betreten werden mag, so dem Adel und ausländischen Kaufleuten und Gesellschaften als fuggerisch, höchstädterisch, paumgarterisch, Pumplisch und dergleichen zugehört, zu gemeinen Landshanden einziehen, denn sie solches billig verwirkt haben. Denn sie haben solche ihre Gerechtigkeit mit unrechtem Wucher erlangt, desgleichen gemeinen Mann und Arbeiter mit Betrug und böser Ware seines Lohns bezahlt, auch das Gewürz und andere Ware durch ihren Fuhrkauf verteuert und Ursach geringer Münz gewesen, seinen Arbeitslohn auch dem Armen abgesprochen, aber alle Kaufmannswar, aus dem sie alle in ihre Hände bracht, in einen höheren Kauf gesteigert und also die ganze Welt mit ihrem unchristlichen Wucher beschwert und sich dadurch ihr fürstliche Vermögen erricht, das dann billig gestraft und abgestellt werden soll. Demnach soll vom Land ein oberster Faktor über alle Bergwerkssachen gesetzt werden, der alle Ding handle. Und soll niemand zu schmelzen gestatt werden, sondern das Land soll durch ihren gesetzten Faktor alle Erz schmelzen lassen. Dergleichen soll im Pfannhaus gute Ordnung gehalten werden und soll dem Land ein ziemlich Einkommen vom Bergwerk machen. Wo aber dem Land Mangel erschien und genugsam Einkommen zur Versehung des Landes darin nicht erlangt werden möchte, so müsste man ein Steuer- oder ein Zinspfennig auflegen, damit ein gleiche Bürd im Land getragen ward. Man soll auch allen Fleiß dazu tun und die Kostung vom Land dazulegen, damit im Land an mehr Orten Bergwerke erweckt und erbaut werden mögen. Denn durch die Bergwerk mag das Land ohne männiglich Beschwerung das meist Einkommen erlangen. Karl V. dankt dem obersten Feldhauptmann des Schwäbischen Bundes, Truchseß Georg von Waldburg. Karl von Gotts Gnaden und römischer Kaiser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs und so weiter. Edler, lieber, getreuer. Dieweil du dich, als wir vernommen und aus der Tat klärlich befunden haben, in diesen gefährlichen Empörungen und Aufruhren des mutwilligen Bauernvolks und Povels, so sich kurz verruckter Zeit allenthalben im heiligen römischen Reich und gemeiner deutschen Nation fast durchaus beschwerlich und ganz gefährlich zugetragen und gehalten, als unser und unsers kaiserlichen Bunds in Schwaben oberster Feldhauptmann durch Hilf Gotts des Allmächtigen auch deiner Redlichkeit, Geschicklichkeit und gutem Verstand der Kriegssachen, so ritterlich, tapfer und wohl bewiesen und gehalten, dass deshalben die gottlichen, christlichen und loblichen Satzungen, Ordnungen, Recht und Billigkeit, die dazu mal allenthalben verfolgt und fast gar umgestoßen, zum Teil wiederbracht und erhalten worden, sagen wir dir solchs gnädigen und billigen Dank. Ermahnen und begehren demnach an dich auch mit sonderm gnädigen Fleiß, dass du dich wie bisher hinfür und allzeit in allem dem, so unserem heiligen christlichen Glauben uns und dem heiligen römischen Reich zu Wohlfahrt, Ehren und Gutem beschehen und kommen mag, so ehrlich und treulich beweisen und halten wollest, als du bisher für ander loblich und fruchtbar getan. Und wir uns zu dir gänzlich versehen, auch um dich und die deinigen in sondern Gnaden allzeit erkennen und im Besten nimmer vergessen wollen. Gegeben in unserer Stadt Toleten in Kastilien, den 17. August 1526. Jakob Fugger der Reiche über den Bauernkrieg. An seinen Geschäftsfreund Georg Hegel in Krakau. Ich glaube, dass 50.000 Bauern erschlagen sind worden. Und wo oder welcherorts man Nithaufen erschlagen hat, da sind sie noch nicht gar gut Christen. Die Fürsten von Bayern haben mit großer Mühe erhalten, dass die Bauern nicht gelaufen sind. Aber Bischof von Salzburg hat schier die Argestrichtung Vertrag aufgenommen. In Österreich ist es auf dem Zweifel gestanden, doch an etlichen Orten auch zusammengelaufen. In der Grafschaft Tirol hat man's auch hart gestillt, aber nicht geschlagen. Hab Sorg, es wird nicht helfen. Es sind wunderbarlich Sachen. Das machen nun die neuen Prediger, die da predigen, man soll auf Menschengebot nicht achten. Das haben die Bauern wollen, haben auf ihre Herren nicht mehr achten wollen. Dieser Neuglaub mehrt sich noch an vielen Orten bei uns. Nicht weiß ich, was daraus werden will. Der Bund hält sich tapfer und stattlich. 1525, Anno Domini, 16. Oktobris in Augsburg. Denn, sie sehen, in Klassen geteilt und kämpfend die Völker in ihrem Innern. Patrizier und Ritter, Plebejer und Sklaven, Adlige, Bauern und Handwerker, heut Proletarier und Bourgeois, halten sie jeweils den riesigen Haushalt in Gang der Erzeugung und der Verteilung der Güter der Lebensnotwendigen. Immer doch kämpfend dabei den Kampf bis aufs Messer, den um die Herrschaft. Mitkämpfend fügen die großen, umstürzenden Lehrer des Volkes zu der Geschichte der herrschenden Klassen die der Beherrschten. Zwar, es handeln die jeweils herrschenden Klassen nach ihren sehr unterschiedlichen Weisen, Patrizier nicht wie Barone, Bürger der frühen nicht wie Bürger der neuen Städte, hier eine Klasse vor allem den großen Despoten benutzend, dort die despotische Vielfalt der Kammern und eine den Vorteil suchend durch blutige Kriege und eine Gemach durch Verträge, so ihrer Zeit ihre Siegel aufdrückend. Doch alles geschieht nur, wie es die Art ihrer Herrschaft ermöglicht, und immer in Kämpfen mit den Beherrschten. So toben im Rücken gewaltiger Kriege, Volk gegen Volk, noch andere Kriege, beschattend die einen. Deutsche bekriegen Franzosen, doch Städte, dem Kaiser verbündet, kämpfen in Deutschland dieweil mit den Fürsten. In älteren Zeiten kämpfen Patrizier und Ritter in Rom mit Plebejern, dieweilen römische Heere den fernen und eisigen Pontus bestürmen. Burgfrieden gab es zuweilen. Die Klassen kämpften verbündet gegen den äußeren Feind und stellten den eigenen Kampf ein. Doch den von beiden erfochtenen Sieg gewann dann nur eine. Siegreich kommt eine zurück und die andere läutet die Glocken, kocht ihr den Siegesschmaus und baut ihr die Säule des Sieges. Tiefer nämlich und dauernder ist als der Krieg noch der Völker, den die Geschichtsschreiber schwatzhaft berichten, der Kampf doch der Klassen. Offen gekämpft und versteckt und geführt um die eigenen Städte, nicht die des Feinds, jener Kampf der Beherrschten mit ihren Beherrschern, endigend nur mit dem völligen Umsturz des Baus der Gesellschaft oder der kämpfenden Klassen gemeinsamen Sturz in das Chaos.